Abschnitt 7 aus Bauern ABC. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bauern ABC von Franz Graf von Pocky. G. Grab ist gar ein traurig Wörtlein für alle, die schon was Liebes drin ruhen haben. Wächst aber auf den Gräbern das grüne Gras und die Blumen blühen darauf alle Frühling und Sommer. Setzt sich auch hie und da manch Vöglein hin, ein lieblich Lied zu singen, und wir pflanzen auch ein Kreuz drauf, und so deutet denn alles auf ein Wiederaufleben und auf eine Erlösung vom Tode und Auferstehung, wenn's an der Zeit sein mag. Dies wissen und glauben wir alle. Wo aber viele Gräber beisammen sind, da heißt man es seit undenklichen Zeiten den Gottesacker, das Feld, wo gleichsam unser lieber Herrgott ausgesäet hat, zu Wachstum und Gedeihen für die Ewigkeit. Fällt mir dabei eine lustige Geschichte von einem Totengräber ein, die ich euch nicht vorenthalten will. In dem Städtchen Altheim lebte ein Totengräber, der bei seinem traurigen Handwerk ein gar lustiger Vogel gewesen und dabei Musikant. War nicht leicht eine Hochzeit oder sonst ein Tänzlein, wo nit der schwarze Jörgel auf der Geige und wenn's am Horn oder an der Trompete fehlte, auch auf diesen Instrumenten seine löbliche Kunst zu allgemeiner Kurzweil ausübte. Versteht sich, wenn's nicht auf dem Gottesacker für ihn anderes zu tun gab, trank aber nicht wenig, so dass er nicht selten auf den Gräbern einduselte und erst am hellen Tage dort aufwachte, wo die andern nit mehr aufwachen. Er gab sich nun einmal, dass ein Bürger bestattet wurde, um welchen die ganze Sippschaft gar sehr leid trug, und als nun der Sarg mit der Leiche in das Grab versenkt, auch des Jammerns und Flehens schier kein Ende war, gingen dann alle still und traurig heim, und nur der Jörgel hatte zu verbleiben, weil es seines Amts war, die Grube auszufüllen und einen schönen Grabhügel darüber zu machen. Da nun der Sarg noch frei darinnen lag, dachte sich der Totengräber, mit dem Einfüllen hat's noch gute Zeit, will einstweilen meine durstige Seele stärken, lässt das Grabscheit liegen und geht ins Wirtshaus, denn der Tag war gar heiß. Leert einen Krug um den andern, bis er endlich seiner Pflicht eingedenk wieder hinauswackelt, seine Arbeit zu vollenden. Was es um einen schweren Kopf ist, das weiß wohl mancher von euch. Man tragt ihn nit lang gerne stehenden Fußes herum. So auch der Jörgel, der setzt sich am Grabe nieder, lehnt sein Kapitolium an den Erdauswurf und lässt sich vom Mondschein ins Gesicht schauen. Bruder Schlaf ist dann bald hinzugetreten und die Nachtpartie war fertig. Während der ganz selig schlaft, klopft's und nagelt's unten im Grabe, immer stärker und stärker. Endlich springt der Sargdeckel auf, sowohl nicht allzu fest vernagelt gewesen sein mochte. Der ehrsame Bürgersmann erhebt sich in seinem Totenhemdlein, reibt sich die Augen ein wenig und freut sich, dass er nicht lebendig unter der Erden eines elendigen Todes versterben musste. Leider geschieht's bisweilen. Gott gebe selten, dass die Herren Doktores einen für tot erklären, ohne dass unser lieber Herrgott es gewusst, und sind zu großer Freude der trauernden Hinterbliebenen solche Verstorbene, die etwa nur im Starrkrampf gelegen, in diesem Leben noch auferstanden und haben noch eine gute Zeit gelebt. So war's nun auch hier. Der Bürgersmann spaziert zum Kirchhof hinaus und der Jörgel bleibt in süßem Schlummer am Grabe liegen. Allmählich aber, woran etwa lebhaftes Träumen schuld gewesen sein mag, rutscht der Totengräber seitwärts, bis er ganz sanft ins verlassene Grab sinkt und im Sarg liegend fortschnarcht. Denn so schwere Köpfe wachen nit eher auf, bis alle bösen Dünste verschlafen und die rechten Lebensgeister wieder eingezogen sind. Der Mond ist längst hinter den Bergen seit abgegangen, dafür hat das Morgenrot sein erstes helles Streiflein an den Himmel gemalt, worüber der frische Morgenwind sich auf die Beine gemacht und der Sonne vorangelaufen ist. Unser Jörgel wacht auf, wie und wo, das wissen wir. Mittlerweile war in dem Städtlein der Hallo schon los, wenn auch der Schrecken anfänglich nicht klein war über die Geistererscheinung. Dem Jörgel aber war's eine gute Lektion, und er hat sich nit wenig geschämt, wie alles zum Grabe lauft, denn wenn etwas dergleichen geschieht, will der Ort noch von allen betrachtet werden. Ist oft ein Blumentopf wo heruntergefallen, und schaut dann die halbe Einwohnerschaft den ganzen Tag über an das Fenster hinauf und deutet einer dem andern mit dem Finger dahin. Kurz, solches geschah dem Jörgel nie mehr, und spielte er im Wirtshaus immer noch fleißig auf, dachte er sich allweil, so oft er das Krüglein zur Hand nahm, seinen Musikantendurst zu löschen, will nimmer im Totensarg schlafen, ist dabei alt geworden und hat noch viele Tote begraben und vielen Lebendigen zum Tanz aufgespielt. Dass aber der Krug den Menschen ihr Grab werden kann, hat sich bisweilen ereignet und ist leider nichts Neues, denn es hat sich mancher schon zu Tod oder ins Elend getrunken. Wir aber wollen diese lustige Geschichte beiseite legen und hie und da an unser eigen Grab denken, wo sich's nit so weich liegt wie im Federbett, denn die Bettstatt besteht aus Tannenbrettlein, die nicht gepolstert sind, und wer weiß, wie's um uns aussieht, wenn einmal eine Stimme uns aufweckt, wie ein altes Verslein sagt. Wach auf, du arme Seel, das Morgenlüftlein wehet, hast lang genug im Grab geruht, und Petri Hahn schon krähet. Vergiss nit deinen Sündenpack, mit dem du dich beladen, die Zeit ist um, die Zeit ist um, jetzt bitt um Gottes Gnaden. Wach auf, du arme Seel, der Engel hat gerufen, nun trittst du wie ein Kindlein bloß vor deines Richters Stufen. Wach auf zur Ewigkeit, was zeitlich ist vergangen, bereite dich, es hilft dir jetzt kein Zagen und kein Bangen. Wie du den Geist umkleidet hast, mit Tugend oder Sünden, so musst du deinen Lohn empfahen, der Richter wird's verkünden. Ende von Abschnitt 7.